Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Meine lieben Geschwister, wir möchten uns heute unterhalten über den guten Charakter. Was bedeutet eigentlich Charakter, wenn wir von Charakter sprechen? Wir meinen damit eine Eigenschaft, die sich im Innersten eines Menschen befindet, die Ursache dafür ist, dass dieser Mensch etwas Gutes oder etwas Schlechtes begeht. Allerdings, wenn er dieses Gute oder dieses Schlechte begeht, dann macht er das aus freien Stücken. Er macht das freiwillig und es fällt ihm leicht und nicht schwer. Wir können also erst von einem großzügigen Charakter sprechen, nicht dann, wenn man ihm das Geld aus der Tasche zieht, sondern wenn er es freiwillig hergibt und gerne hergibt. Dann reden wir von einem großzügigen Menschen. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Charaktereigenschaften eines Menschen. Es geht also um gute und sowohl gute als auch schlechte Taten, die freiwillig und gerne und einfach gemacht werden. Dazu gehört die Sanftmut, dazu gehört die Wohltätigkeit, dazu gehört die Großzügigkeit, die Bedachtsamkeit und so weiter und so fort. Und diese Eigenschaft, liebe Geschwister, oder dieser Charakter, der kann geformt werden. Es gibt Textbeweise und die Realität bestätigt dies, dass der Mensch nicht großzügig geboren wird und nicht geizig, sondern er wird dazu erzogen oder er zieht sich dazu selbst. Deswegen sei man davor gewarnt, wenn man in sich selbst Eigenschaften vorfindet, die tadenswert sind, sodass man dazu erzogen worden ist, zum Beispiel ständig Angst zu haben, beklommen zu sein, gierig zu sein, schroff zu sein, rücksichtslos zu sein, anderen Menschen gegenüber immer Härte zeigen zu wollen, Unanständigkeit sowohl in Bezug auf das Verhalten als auch in Bezug auf die Rede, wie die unzüchtige Rede und ähnliches. Und wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam einen klaren Zusammenhang aufgezeigt hat zwischen dem Glauben und dem guten Charakter und das eine ist Teil des anderen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen Menschen, diejenigen Gläubigen, die den vollkommensten Glauben haben, sind diejenigen, die den besten Charakter haben. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam dafür gelobt. In einer Aya, die wir bis am Ende der Zeit lesen werden, in der er sagte, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du hast wahrlich einen gewaltigen Charakter. Und was dieser, und wir lesen im Koran Karim ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu aufgefordert hat, mit Menschen gut umzugehen. Und deswegen ist es ja ein Charakterzug, den man sich aneignen kann. Und keiner kann von sich behaupten, ich bin leider so und ich kann mich nicht ändern. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wenn dir jemand etwas Schlechtes antut, dann wehre das Schlechte mit einer guten Tat ab. Denn wenn jemand dir etwas Gutes, das ist die Ayah zu Ende, wenn dir jemand nämlich etwas Gutes tut und du bedankst dich bei ihm mit etwas ähnlichem Gutem, dann ist das keine Kunst. Und das nennt man auf Arabisch Mukafa'a. Aber das ist ja nicht das, was man als guten Charakter bezeichnet. Aber stellt euch mal vor, jemand wird angegriffen verbal und er akzeptiert das und gibt stattdessen ein gutes Wort zurück oder sogar ein Geschenk. Oder er verzeiht, jeder gesunde Mensch würde sagen, das ist ein vorzüglicher Charakter. Allah subhanahu wa ta'ala hat den guten Charakter zu einem Grund dafür gemacht, nicht nur ins Paradies zu kommen, sondern dass man sogar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung am nächsten ist. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen Menschen, die mir am liebsten sind, und diejenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung mir am nächsten sein werden, sind diejenigen, die den besten Charakter haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag der Auferstehung einen Unterschied machen zwischen zwei Arten von guten Taten. Die eine Art sind alle guten Taten im Allgemeinen. Und die andere Art sind eben der gute Charakter. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts, was in der Waagschale schwerer wiegen wird, als ein guter Charakter. Und jeder von uns weiß, was das bedeutet. Und jeder von uns weiß, dass wenn ein anderer Mensch ihn mit der Hand abwinkt oder die Stirn runzt oder jemand ihm die Zunge rausstreckt oder ähnliches, dass das alles ein übler Charakter ist oder seine Stimme ihn mit seiner Stimme übertönt oder jemanden ständig unterbricht oder rechthaberisch sich gibt oder immer zeigt, als würde er sich besser auskennen als der andere. Kein Mensch mag solche Charaktereigenschaften. Und deswegen, wenn man das an sich merkt, sollte man das verbessern, bevor andere es an einem merken. Und dankbar sein für denjenigen, der einen darauf hinweist. Wir haben einige Aussagen der uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen, As-Salaf As-Salih, die uns ein paar Beispiele gegeben haben, was sie unter gutem Charakter verstanden haben. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte, guter Charakter bedeutet, zu lächeln, freigebig zu sein und Schaden von anderen Menschen abzuwehren. Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala sagte, guter Charakter bedeutet, das Verbotene zu vermeiden, dem, was erlaubt ist, nach dem, was erlaubt ist, zu streben und Großzügigkeit gegenüber den eigenen Kindern. Schaut euch mal an, wie Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, den guten Charakter erläutert hat, erstens hinsichtlich deiner Beziehung Allah Azza wa Jal gegenüber. Denn stellt euch mal vor, dein Vater würde zu dir sagen, mach für mich bitte dies, und du würdest ihm sagen, nein. Entweder mit einem Handzeichen oder mit deiner Zunge oder du machst es einfach nicht. Welcher gesunde Verstand würde dies als einen guten Charakter bezeichnen? Hat unser Herr subhanahu wa ta'ala nicht eher ein Anrecht darauf, dass man seinen Anordnungen nachgeht und dass man seinen Verboten aus dem Weg geht? Deswegen, ein guter Charakter ist in erster Linie derjenige, der sich seinem Herrn subhanahu wa ta'ala fügt und den Anordnungen seines Herrn Folge leistet und den Verboten seines Gottes aus dem Weg geht. Und deswegen sind die gläubigen Menschen automatisch diejenigen, die den besten Charakter haben. Dann sagt er, dass man nach Erlaubtem strebt und dass man seinen Kindern gegenüber großzügig ist oder beziehungsweise das Wort auf Arabisch Iyal bedeutet alle, für die man finanziell verantwortlich ist. Denn dass man es seinen eigenen Kindern und seiner eigenen Ehefrau gut gehen lässt, ohne dabei verschwenderisch zu sein, und ohne dabei das Maß zu überschreiten, das Allah gesetzt hat, ist eine Wohltat, die sie eher verdienen als ein Wildfremder. Meine lieben Geschwister, es gibt zahlreiche Erläuterungen dazu. Wir sollen daraus verstehen, dass der gute Charakter keine angeborene Sache ist, sondern dass der gute Charakter resultiert aus der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das kann nur sein, wenn man selbst die Möglichkeit hat, auch diesen Dingen nachzugehen. Meine lieben Geschwister, ein entscheidender Charakterzug, den wir erwähnt haben, ist die Geduld. Die Geduld und dass man ausharrt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, wie man selbst in Geduld üben kann, ist, dass man sich, wenn einem etwas passiert, erinnert an das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala, an die Versprechen, die Allah azza wa jal den geduldigen Menschen gegeben hat hinsichtlich der gewaltigen Belohnung, die sie im Jenseits erwarten wird. Und dass man auch die Ayat verinnerlicht, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat hinsichtlich der Androhung für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut, diejenigen Menschen, die Sünden begehen, was Allah an schmerzhafter und strenger Strafe erwähnt hat, und dass man sich bewusst macht, dass die Bestimmungen Allah subhanahu wa ta'ala durchgesetzt werden und das, was Allah azza wa jall 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, jetzt gerade dabei ist, umgesetzt zu werden. Denn alles, was geschieht, liebe Geschwister, ist Teil der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass es nichts gibt, auch nicht das, was dich bedrückt, außer dass Allah azza wa jall es lenkt. Außer dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der es angeordnet hat, subhanahu wa ta'ala. Wenn man sich dessen bewusst ist und dass dies nicht anderes als die Realisierung der Bestimmung Allahs ist, ich glaube, dann fällt einem vieles von dem leicht, was einem zuvor schwer fiel. Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, sinngemäß, sucht Hilfe in der Geduld und auch im Gebet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist also ein praktisches Beispiel, wie du damit umgehen kannst. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, übe Geduld und deine Geduld ist nur durch Allah. Du kannst nur geduldig sein für Allah, also durch Allah, wenn Allah dir den Erfolg dazu verleiht. Und es ist ein Hinweis auf deinen Ikhlas. Denn man kann geduldig sein, wenn es um die Arbeit geht, um das Geld geht, um die Familie geht. Aber wenn man geduldig ist für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es eine Geduld, die natürlich nicht aufhört, solange man an seinen Herrn subhanahu wa ta'ala glaubt. Also bis nach dem Tod weiterläuft. Meine lieben Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, bei diesen zahlreichen Ayat, die er erwähnt hat, dass er uns Geduld gibt und uns erinnert in dem Moment, in dem wir an die Geduld erinnert werden müssen. Denn nicht jeder Mensch ist dabei erfolgreich. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, diejenigen Menschen, die, wenn sie ein Unheil heimsucht, sagen, wir gehören zu Allah. Und wir werden auch zu ihm wieder zurückkehren. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, das sind diejenigen, die Segnungen von ihrem Herrn erlangen werden und Barmherzigkeit. Und das sind diejenigen, die rechtgeleitet sind. Aber wer ist derjenige, der in diesem Moment sich an diese Worte erinnert? Nicht nur, dass er sie mit der Zunge ausspricht, sondern dass er auch an sie fest in seinem Herzen glaubt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diejenigen Menschen machen, die sich immer wieder daran erinnern. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.